Eine Frau ist ein Gegenstand und das teilt man gerne. Hose auf, Frau im Kauf, komm und zeig dein Arsch. Du geile Sau, mach dich nackig, du Hure, zeig dein Körper meinen Atzen. Meine Frau geht rum wie ein Bier. Jeder darf mal kosten, doch dann zu mir. Rudelbums bei mir in der Wohnung, Arsch ficken. Reiß die Muschi rum, teilen macht Spaß.